Alles klar? Ja. Okay. Einige von euch werden die Fahrt nicht überleben. Einige wird man auffordern zu gehen. Aber diejenigen unter euch, die bestehen, werden von Menge aus rund um die Welt eingesetzt oder auch von verschiedenen Botschaften aus, um als Undercover Agents zu arbeiten. Das heißt, als Spione mit diplomatischer Immunität. Tja, aber es passiert immer wieder. Da suchen wir einen aus, der arbeitet für uns als nicht-offizieller Undercover Agent. Als NOC. Not. Dieser Agent ist der wahrhaftigste Praktiker der Spionage. Er ist ständig da draußen, ständig allein und völlig schutzlos. Schnappt man ihn, wird er höchstwahrscheinlich gefoltert, erschossen und oder gehängt. So, und jetzt kommt das Beste. Niemand wird jeden Leben davon erfahren. Er wird so einen Stern an der Wand. Eine leere Zeile in einem Buch. Ich kann geradezu körperlich spüren, wie all ihr Draufgänger total scharf auf diesen Job seid. Alles, denkt daran, alles ist ein Test.